Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gap und ich heiße euch herzlich willkommen zu Katima Mulilo, Monkey Lounge am Sambesi. Der Sambesi kann ich gleich mal sagen, wir haben dort eine Flussfahrt gemacht, dort haben wir keine Tiere gesehen. Das ist super zum Entschleunigen, super Sonnenuntergang, das ist alles nett, aber das haben sie uns vorher auch schon gesagt, ein Krokodil und so haben wir gesehen, aber das ist bei so einem Trip dann nicht mehr so that thing. Und sonst zum Entschleunigen ist es dort von der Atmosphäre super cool. Wir waren da in dieser Monkey Lounge eben am Sambesi und der hat das einfach in den Dschungel rein gebaut. Und wir waren uns dort nicht sicher, ob unser Guide nicht bei uns sitzen durfte, weil der Besitzer der Meinung ist, dass eben Schwarze und Weiße nicht an einem Tisch sitzen dürfen. Er ist, glaube ich, aus England gewesen oder so. Zumindest lag dieser Vorwurf von unserem Guide im Raum. Das weiß ich aber nicht, ob das nicht so ein leerer Vorwurf ist. Auf jeden Fall solltet ihr wissen, das kann es so geben. Also es gibt dort wirklich Weiße, die einfach der Meinung sind, Weiße und Schwarze dürfen nicht an einem Tisch sitzen. Und die haben aber natürlich schwarzes Personal, das ist überhaupt kein Problem. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Ansonsten war das die Monkey Lounge und das war schon cool, weil dort einfach Affen waren. Ja? Naja gut, es waren alle Affen genau auf unserer Lodge. Also das sind so 10 Lodges und auf unserer haben die gespielt, als gäbe es keinen Morgen mehr und haben dort oben rumgeturnt und das war super laut. Sie waren dann weg, ja, zum Glück, weil wenn du das die ganze Nacht hast, das haltest du nicht aus. Also es war ein Riesenlärm, die Affen sind auch runtergekommen und dann hatte ich eine kleine Auseinandersetzung mit einem Affen, ja. Ich habe so eine Sonnenbrille, die glänzt eben auf der Seite und die fand er halt mega geil. Und ich habe mich dann schon wirklich in Pose gestellt, dass wenn er kommt, dass ich ihn halt mit den Händen wegschnalzen kann, weil ich lasse mich ja nicht vom Affen attackieren, hallo. Und das hat er dann aber gemerkt, dann ist er so zurück, dann ist er wieder vor. Wir haben uns so gegenseitig ausgetestet, aber ich bin dann weggekommen, ich musste ihm auch nicht wehtun, er hat mir zum Glück auch nicht wehgetan, aber wir waren fair zueinander und haben das dann gelassen und meine Cousine meinte dann so, ich hätte mich irgendwie verteidigt, sonst hätte ich nur mit meinen Händen einfach wild um mich geschlagen. Ich bin der Meinung, das war anders, aber sie hat gesagt, sie hat das so wahrgenommen. Es ist dort idyllisch, es ist cool, ihr habt Affen und so, aber natürlich alles sehr eingeschränkt. Er hat das einfach in den Busch reingebaut. Er sagt, er macht jetzt ein Spa und 20 andere Sachen. Pool war dort, weiß ich nicht, was er da alles macht. Das kann natürlich sehr angenehm sein. Euch muss klar sein, wenn ihr in solchen Lodges seid, seid ihr abgelegen, ja, da könnt ihr Tiere sehen, das kann cool sein, aber ihr habt natürlich nicht so viel Service. Ihr seid auch angewiesen, was die dort zum Essen machen, das war ganz lecker. Aber ihr könnt nicht einfach zum Supermarkt gehen, ja, ihr seid eben wirklich auf die Leute dort angewiesen, weil das nächste Dorf oder so weiß Gott wo ist. Und dann sind wir weiter zum Etosha Nationalpark und hatten die Unterkünfte direkt im Etosha Nationalpark. Also da fahrst du eben hin, dann fahrst du rein. Ja, das kann ein bisschen dauern und dann gibt es aber mehrere Camps, die wirklich direkt in diesem Nationalpark drinnen sind und da kannst du dann wieder deine Lodges beziehen, beziehungsweise dort waren es keine Lodges, nee, dort waren es wirklich so Zimmer an Zimmer, also jetzt kein Hotel, wo du sagst mit mehreren Stockwerken, aber so ein Zimmer neben dem anderen. Und da hatten wir dann die Möglichkeit, am nächsten Tag Game Drive zu machen, entweder mit dem Bus, ja, das ist Quatsch, da kommst du nicht weit, der Nationalpark ist riesengroß und mit dem Bus bist du nicht zu wendig, kommst du nicht überall hin, siehst nicht so gut raus und bist nicht so vernetzt, dass sich die Guides da zusammenrufen, bist zu langsam, um dort zu sein und so weiter. Oder wir zahlen es selbst und dann konnte man einen halben Tag oder Tag machen und wir haben gesagt, wir machen den ganzen Tag. Alle anderen haben ein paar haben Bus gemacht, ein paar haben einen halben Tag gemacht. Wir waren eben den ganzen Tag und das zahlt sich eben aus, weil bei uns ist der Guide dann wirklich sehr weit weg gefahren an Gebiete, wo eben nicht so viele Touristen waren, wo nebenbei eben nicht so viele Stationen waren und dann hast du halt mehr Chance, hier Tiere zu sehen oder was Spezielles zu sehen. Du brauchst wieder super viel Glück. Wir hatten das Glück, Nashörner zu sehen. Eine stand einfach direkt auf der Straße, das konntest du dann nicht übersehen, weil wir konnten nicht vorbeifahren. Da gibt es dann überall so Tränken, ja, also so jedes bessere Camp hat dann so eine Tiertränke, damit die Tiere einfach wie beim Elefantencamp von weiter her kommen, da trinken, und dann hast du so einen Bunker rundherum, wo du dann so Löcher hast und dann kannst du durchfotografieren, kannst du die Tiere anschauen. Auch dort waren Nashörner und wir haben dort auch viele Tiere gesehen, das war ganz okay. Wir hatten bis dorthin noch kein Nashorn gesehen, zumindest nicht aus der Nähe, deswegen war das ziemlich cool. Und der ganze Tag ist schon hart, also Bumpy Road, du wirst schon ordentlich rumgeworfen, aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert, also wenn ihr das durchhaltet, wenn euch das wichtig ist, seht ihr an einem Tag einfach wesentlich mehr und ihr braucht einen coolen Guide. Unser Guide war so, ja, der hatte schon die Ruhe weg, also allein bis wir mal losgefahren sind, hat schon sehr lange gedauert und dann dachte ich mir schon, oh mein Gott, der letzte Guide war so super, dead ist er nicht. Aber der hat dann, ist dafür, also wir haben dann einen Gepard gefunden, der war gerade jagen und hatte blutverschmiertes Maul und hat sich irgendwo hinten im Busch versteckt und ich glaube nicht, dass die Upside the Road fahren dürfen, ja, und ist aber dann von der Straße weg und wirklich zu diesem Geparden hin. Und dieser Gepard hat uns dann angeguckt und echt überlegt, so, nehmen die mir jetzt meine Beute weg. Der hat durchgehend hyperventiliert, also wirklich die Lunge ging auf, ab und musste sich eben jetzt erst erholen. Daneben lag ein Impala oder eine Gazelle, ich weiß es nicht mehr, halt ein Tier, das war tot und jetzt war eben so die Entscheidung, muss jetzt flüchten vor uns oder kann er das verteidigen oder wollen wir nichts, und als wir nur geguckt haben und Fotos gemacht haben, hat er sich dann beruhigt oder hat nicht mehr so die Aufmerksamkeit auf uns gehabt, aber hat noch die ganze Zeit wirklich so schwer geatmet. Also wenn diese Tiere jagen, dauert das wirklich lange, bis die runterkommen, und die Hyänen haben sich schon rundherum aufgestellt. Also die hattest du sofort, die haben schon Stellung bezogen. Kann ich auch empfehlen, also wie gesagt, wenn ihr in der Gegend seid, wenn ihr Game Drives machen wollt. Wir haben halt immer so ein paar gesehen, im Etosha Nationalpark haben sie, glaube ich, nicht die alle Big Five, da gibt es den Büffel nicht oder so, und das ersetzen sie dann durch ein anderes Tier, das haben wir dann gesehen. Also da gibt es so Spiele, da kann man sich vor ein bisschen einlesen. Es gibt auch in Supermärkten oder in Geschäften zu kaufen, welches Tier ist welches, welches gehört zu den Big Five und wie kann man die unterscheiden. So, das kostet ein paar Euro, ist aber dann ganz nett, wenn man das dabei hat. Dann sind wir weitergefahren und zwar nach Teufelsfontein. Also es war dann so, dass wir zu unserem Camp gefahren sind und man konnte sich entscheiden, fährt man dort weiter. Das ist UNESCO-Welterbe und wir haben uns entschieden, dorthin zu fahren. Es war wirklich lange, es war eine wirklich schlechte Straße, vor allem mit dem Truck. Das solltet ihr wissen, wenn ihr dorthin fahrt. Es war eine sengende Hitze, wir waren um 4 oder so dort, das ist fast nicht auszuhalten zu der Zeit gewesen. Also da war alles falsch geplant und es wurde uns nicht gesagt, dass wir Wasser mitnehmen sollen, also in den Mengen, die wir es gebraucht hätten. Und es waren Leute dabei, die das dann einfach nicht geschafft haben, weil du kletterst dann auf Felsen herum, also denen hätte man wirklich mehr Infos geben sollen. Also wenn ihr nicht wirklich fit seid, braucht ihr dort nicht hinfahren, weil ihr kommt nicht zu den Stationen, oder ihr macht es sehr früh morgens, sehr spät am Abend, dann werdet ihr aber nicht mehr viel sehen und ihr müsst schon ein bisschen, also klettern ist jetzt übertrieben, ja, aber ihr müsst euch da kurz bewegen. Also für Leute, die da eingeschränkt sind, ist das wirklich schwierig. Es ist eine lange, unangenehme Anfahrt, Hitze. Oh, aber wenn du dort bist, dann siehst du Zeichnungen. Schaut euch das vorher irgendwie im Internet an, ob euch das interessiert. Das sind Zeichnungen, die schon sehr, sehr alt sind, wie sich die Leute früher orientiert haben. Und zwar haben die diese Zeichnungen genutzt, um anderen Leuten von ihrem Stamm zu erklären, wo ist was. Ein Punkt ist dann ein Wasserloch und die Tiere haben sie ganz nett gemalt, und das sind auch Tiere, die anscheinend bis da hochgekommen sind, von der Antarktis, also vom Südpol. Und leider weiß man aber nicht, wo diese Steine ursprünglich waren. Also sie sind dann runtergefallen. Rundherum, das sieht alles super aus. Also das ist eine coole Landschaft. Aber da man nicht weiß, wo waren die und wie sind die gelegen, kann man nicht mehr so nachvollziehen, wo war denn jetzt wirklich ein Wasserloch. dann weiß ich nicht, ob man da nicht so, wie man eben Troja gefunden hat, vielleicht Recherchen anstellen könnte und sagen, da ist das Wasserloch und dann kann man das positionieren. Vielleicht ist das aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall gibt es dort mehrere Malereien und man sieht eben, wie früher sich die Leute da eben das aufgeschrieben haben, damit sie sich das merken, damit sie das anderen Leuten, also ihren Nachkommen zeigen können. Und die mussten eben wissen, wo sind die Wasserlöcher und wo gibt es welche Tiere und welche sind da gefährlich oder welche kann man jagen. Die Aussagen des Guides waren teilweise schon sehr fragwürdig. Er meinte dann 200 Kilometer in die Richtung ist dann das Meer, also Richtung Süden ist das Meer. Ich dachte mir, im Süden ist Südafrika und das ist größer als 200 Kilometer, also der konnte überhaupt nicht stimmen. Er hat nicht wirklich drauf reagiert. Also ihr müsst bei diesen Guides wirklich aufpassen, wie, ich weiß nicht, wie gebildet die sind oder was da die Grundlage ist, aber hin und wieder sagen die einfach sehr fragwürdige Sachen oder man kennt sich wirklich selber nicht so gut aus. Für mich hat sich das Ganze jetzt nicht so ganz ausgezahlt. Hey, kann man machen, ist in Ordnung, ja. Mir hat es nicht so viel gegeben, aber wenn ihr diese Zeichnung cool findet, es ist ein UNESCO-Welterbe, also kann man auf jeden Fall machen. So, dann sind wir zu den Himbas. Und das ist schon irgendwo ganz lustig. Es ist absolut eine Fleischbeschau. Es ist eigentlich absolut furchtbar, was man da macht. Es ist moralisch eigentlich gar nicht zu vertreten. Die Himbas haben doch immer eine eigene Lebensweise. Das ist nicht so wie bei den Bushmen, dass man nur sagt, ja, die haben eine eigene Lebensweise. Und zur Lebensweise der Himbas erzähle ich euch dann im nächsten Teil. Liebe Kreativskeptiker, Sägelehmer, Straffalten und auf zum Horizont. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, Sägelehmer, Straffalten und auf zum Horizont.